anderen gehen bam bam, würde gar nicht weg von der Van, bei Farm mit dem Mann. Ficke deine Kopf mit der Bombe, Sound. Frauen und Frauen, Kinder, die klauen, Tonnen, die brennen, darunter abschauen. Gas mit dem UBW zu dem Arm, Akaba, Web und Window. Komm mit Gang, keine Ist von der Sperr, deine Chile mit der Hacker und Kopf auf den Head. Gib mir das Mic, wenn du Mic zu bist, dann stecke deinen Kopf in den Dixie Klo. Bitte nimm mit deinen Beine in die Hände und erkenne Rinne und erlebe, komm in die Gänge, denn ich stamm an deinen Körper zu deinem Bude wie eine Kakerlake. Ich mache Party, Alter, mit deiner Mutter, warte. Eins klingling, Rap, okay, doch du bist ein besser klinge in die Lunge, denn du bist ein Headshot auf deine Stadt, denn du bist ein dein Maul auf, Bitch, und du stirbst. Eins klingling, Rap, okay, doch du bist ein besser klinge in die Lunge, denn du bist ein Headshot auf deine Stadt, denn du bist ein dein Maul auf, Bitch, und du stirbst. MTM Bank, wenn du denkst, du bist Geld zu kommen. Meine Welt war auf Geld, seit ich denken kann. Seit ich denken kann, Rap, ich fick dich. Wenn du mich glaubst, mir ein Fick, deine Skiffle ist Fatis. Ich hab jetzt Skills im Schlaf, deine besten Hits rappst du, wenn du schnarchst, weil ich dich entlarv. Permanent bleib ich dein Fan, bis zu Staub das hält. Wenn mein Glaube hält, komm ich auf den Tod. Meine Homies besser klar, als auf ne 6 im Mathe. Ich zerhängst dich, Spaß, Bix, Wusste in mich. R-O-F-M-O-R-D ist entgegenkommen. Meine Welt aus Talent, du weißt mit deiner Männlichkeit wie Kastraden. Du willst Zeit, sauber wie ein Skinny will 090 Mall, dann City Model, du Bitch. Keiner bringt Goodies wie ich. Auf jeder Jam, auf jeder Wave immer nur ich, mein Gott, bin ich arrogant. Boah, was denk ich, wer ich bin? Ich reagier mies aggressiv wie ein Pimp. Eins klingling, Rap, okay, doch du bist ein besser klinge in die Lunge, denn du bist ein Headshot auf deine Stadt, denn du bist ein dein Maul auf, Bitch, und du stirbst. Eins klingling, Rap, okay, doch du bist ein besser klinge in die Lunge, denn du bist ein Headshot auf deine Stadt, denn du bist ein Was wollt ihr bitte ausrichten gegen Teilzeit, Kuba und Rufmord? Tapes werden wieder aus dem Kofferraum ausverkauft wie bei Duchamp. Du hast schon verloren, doch du bist ein Deutscher und findest zum Feiern noch immer einen Grund. Probier dich zu flexen, es klingt so, als hättest du meine Eier noch in deinem Mund. Wenn du dieses King-Album runtergeladen hast und gerade zum ersten Mal hörst, stell dich darauf ein, dass du es aus schlechtem Gewissen 10-mal kaufen wirst. Mach ruhig ein Bruder, heute würde du das gerne meinen Arsch anbeten. Doch erzähl mir keine Kacke, denn ich muss gerne weiter zu Karate-Training. Eins klingling, Rap, okay, doch du bist ein besser klinge in die Lunge, denn du bist ein Headshot auf deine Stadt, denn du bist ein dein Maul auf, Bitch, und du stirbst.